Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya matta kusale na yantang santang padam abhisamecche. Sako ujuche sujuche suvacho chasse mudu anatimani. Santu sako ache subaroche aparkicho ache salahukavutti. Santi indriyo ache nipakoche apangabo kulesu ananugindo. Nachakundang samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum. Sukino wa kemino hontu sambe satta bhavantu sukitatta. Ye ke chibana bhutatti tasava tavarava anavasesa. Dihava ye mahantava majima rasaka anakatulla. Dittava ye va anditta. Ye chadure vasanti avidure bhuta va sambhave siva sambhe satta bhavantu sukhitatta. Naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi dhyaro sana patighasanya na anyamanyasa dukham michaye. Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evam pi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam. Metancha sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam. Udanga doache tiryanche asambhadam averam asapattam. Hittam charan nisinnova sayanova yavatassa vigatamindua. Eatam satim aditteye brahman etam viharamidamahu. Dittin chanu pagama silava dasanena sampanno. Kame suvineya gedham nahi jatu gambaseya punaretiti. So, jetzt, wir wollen erklären diesen Teil von Metta Sutta, das mit Erklärung von Metta Samadhi zu tun hat. Und das, haben wir gesagt, ist von Mitte, von dem dritten Sloka, dritten Vers. Sukino va kemino hontu sabbe sata bhavantu sukitata, bis zu Ende von dem neunten. Bis zu Ende von dem neunten ist Samadhi. Teil. Übung von Samadhi im Sinne von Metta. Und man kann es gliedern, diese Teil in also erst zweite Hälfte von dem dritten Teil, Sukino va kemino hontu sabbe sata bhavantu sukitata. Das ist was? Das ist Entschluss. Sie haben geübt vier Entschluss. Avero, ohne Feindschaft, ohne Hass, ohne Hindernisse und glücklich. Hier haben wir einen Wunsch oder zwei Wünsche. Sukino va kemino hontu. Mögen die Wesen, alle Wesen. Jetzt, was sehr wichtig ist, zu verstehen, wenn man die Brahma-Viharas übt, die heißen Apramana. Apramana heißt Apamana, grenzlose. Wenn man grenzlose Zustände gibt, man darf nicht Ausnahme machen. Das ist die Bedeutung. Keine Ausnahme. Ist das klar? Also es enthält alle Wesen, ohne Ausnahme. Dieser Entschluss, mögen alle Wesen glücklich und sicher. Kema in Buddhismus, Sicherheit ist anderes Wort für Nirvana. Nirvana heißt auch Kema, Uttama Kema. Die höchste Sicherheit ist Nirvana. Also mögen alle Wesen glücklich sein, wie hat er übersetzt. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. In der Tat, es bedeutet, mögen sie sicher sein im Sinne von Nirvana, Kema. Also, diese Wunsch enthält alles, alle Wesen. Man darf nicht Ausnahme machen. Ist das klar? Jetzt am Anfang, wir haben angefangen zu erklären, nach der Sutra Alamkara, die Vorteile von, was sind die Vorteile von den Brahma-Viharas? Sie führen zu Nishprapancha. Was ist Nishprapancha? Wu Shi Lun. Nishprapancha heißt Wu Shi Lun. Man in der Mahayana übt man Nishprapancha. Warum? Weil die Realität lässt sich nicht mit den Worten fassen. Alle Wesen auch kann man nicht mit den Worten fassen. Kann man verstehen, alle Wesen? Ist das möglich? Nicht möglich. Man kann nicht fassen, so viele Wesen gibt es. Kann man sich eine Vorstellung machen? Kann man mit Worten fassen? Geht nicht. Nicht wahr? Das, was man nicht mit Worten fassen kann, diese Realität heißt Nishprapancha. Man kann es man kann nicht dieses Objekt im gewissen Sinne von Unterscheidung im Geiste machen. Was heißt im Geiste machen? Manasikara, Zuo-i. Also dieses Objekt kann man nicht gewöhnlich im Geiste machen, im Sinne von Unterscheidung, das ist grün im Gegenteil zu blau. Nicht wahr? Es ist klein im Gegenteil zu groß. Weil alle Wesen kann man nicht fassen. Jetzt, die Betonung von der Mahayana-Lehre ist, dass die wahre Realität ist nicht Prapancha, lässt sich nicht mit den Worten fassen, lässt sich nicht mit Prapancha, mit Ausdehnung von Wahrnehmung, lässt sich nicht fassen. Lässt sich nicht fassen im Sinne von dies oder jenes. Deswegen diese Apramanas, diese vier ungrenzbaren Zustände sind besondere Samadhis. In Majjhima Nikaya gibt es ein Sutta, später Sie können lesen, Atthanagarika Sutta. In Atthanagarika Sutta, Sie finden den Tischler Panchangika, große Laie Yogi, der schon Anagami ist, und Ananda. Und die Szene ist nach dem Tod von Buddha. Nach dem Tod von Buddha, diese Panchangika besucht, der Tischler Panchangika, große Yogi, Laie, besucht Ananda und fragt ihn, du, lieber Freund, du warst von den Schülern von Buddha, du warst dem unseren Lehrer am nächsten. Welche Tore zu Unsterblichkeit hat er gelehrt? Kanlumen. Welche Kanlumen, Tor zu Unsterblichkeit, hat er gelehrt? Und Ananda antwortet, meiner Wissen nach, er hat 11 Tore zu Todlosigkeit gelehrt. Erst Vipassana in erste Jhana, Vipassana in zweite Jhana, in dritte Jhana, in vierte Jhana, Vipassana in erste Arupa, zweite Arupa, dritte Arupa, das ist 7. In vierte Arupa kann man nicht Vipassana üben, weil Nichtwahrnehmung auch nicht Nichtwahrnehmung. Dann was bleibt übrig? 4 Brahma-Viharas. Warum? Weil besondere Samadhi, obwohl es auch Jhana ist, es ist nicht normale Jhana in dem Sinne, dass es alle Prapancha, alle unsere Ausdehnung von Denken überschreitet. Es lässt sich nicht differenzieren, wenn man übt Metta, dass man übt Metta über die eng sind oder die fern sind, die nahe sind, die klein sind oder die groß sind. Alle Unterscheidungen treffen nicht zu, weil Objekt ist ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme macht was? Schneidet die unterscheidende Denken. Wenn ohne Ausnahme, dann unterscheidende Denken geht weg. Das muss man verstehen. Deswegen Sutra Alamkara, Sandhi Nirmochana Sutra Kommentar von Yuanzi, der beschreibt das sehr, sehr klar. Diese Übung von Metta und so weiter, von Karuna, Mudita, Upekha, schneidet ab Prapancha. Und das heißt, für einen, der Bodhisattva Weg übt, nähert ihn zu Bodhicitta. Wir haben schon erklärt, diese nach der Avatamsaka Sutra Übung von Metta ist ein Aspekt ist Entwicklung von Bodhicitta. Warum Bodhicitta Entwicklung? In Bodhicitta auch, man kann nicht sich an Unterscheidung verlassen in Bodhicitta. Wenn man sich an Unterscheidung verlässt, es ist nicht Bodhicitta. Wenn man Metta übt, kann man sich nicht an Unterscheidung verlassen. Wenn man Samadhi von Metta übt, kann man sich nicht an Unterscheidung verlassen. Alle Wesen heißt groß, klein, sichtbar, unsichtbar, die wir uns mögen, die wir nicht mögen, alle sind eingeschlossen. Deswegen unterscheidenden Denken kann man sich nicht verlassen. Genauso, wenn man Bodhicitta übt, unterscheidende Denken, kann man sich nicht verlassen. Wenn man sich verlässt an unterscheidende Denken, kann man nicht verstehen, Leerheit sei nur einzige Realität. Andere Realität gibt es nicht. Und was jetzt hier erklärt wurde, diesen Wunsch, Sie haben geübt 4 Wünsche, hier sind es 2 Wünsche, mögen alle Wesen glücklich und sicher sein. Er hat übersetzt, Frieden finden. Naja, das ist dann freie Übersetzung, aber Sicherheit ist wortlich. Und Sicherheit, wie wir schon gesagt haben, Kema, ist ein Synonym für Nirvana. Oder mögen Sie Sicherheit im Sinne von, dass Sie Nirvana erleben. Das ist wahre Sicherheit. Man wird nur dann sicher, wenn man Nirvana erlebt. Warum? Muss man verstehen, warum Nirvana ist höchste Sicherheit. In Nirvana auch, alle Unterscheidungen treffen nicht zu. Und unsere Anhaftungen sind an Unterscheidungen basiert. Indem es keine Unterscheidungen kann nicht auf Unterscheidungen basiert sein, ist es, kann es nicht hat keine Bleibe, keine Stütze. Die Stütze für unseren Geist sind unsere Unterscheidungen. Jetzt, ohne Unterscheidungen kann man auch nicht leben. Wenn ich nicht weiß, das ist die Tier, ich kann nicht zu Tier gehen, oder nicht? Was bedeutet das? Wenn ich nicht unterscheide, dann wie kann ich reden? Jetzt rede ich, muss ich unterscheiden, damit ich rede oder nicht? Damit man lebt, muss man unterscheiden. Dann wie übt man Unterscheidung und Nicht-Unterscheidung ist das Gleiche. Ist das klar? Deswegen jetzt alle diese Unterscheidungen soll man verstehen im Sinne von dem Ganzen, in dem keine Unterscheidungen treffen zu. Verstanden? Nicht verstanden, nicht Jesu ist ja. Ach, was haben Sie heute? Ja, ich kann es. Später. Ja, ich meine, da geht es um Papanza, Papanza, das ist die Siedlung. Prapancha heißt Ausdehnung von Wahrnehmung aufgrund von Anhaftung. Ja? Ja. Ausdehnung von Wahrnehmung und dadurch auch Empfindungen aufgrund von Anhaftung. Wegen Anhaftung gibt es ein Ich, Ego. Ego, und indem die Wesen Ego haben, sie richten sich nach Unterscheidungen und haften an Unterscheidungen. Das ist, muss so sein, muss nicht so sein. So ist richtig, so ist nicht richtig. So ist schlecht, so ist gut. So muss gemacht werden, so muss nicht gemacht werden. Die Wesen sind nicht so. Das ist groß, das ist klein. Nicht wahr? Das ist Prapancha. Wenn man denkt an die Wahrheit der Unterscheidungen, das ist Prapancha. Dann von einer Gedanke werden viele Gedanken, Ketten von Gedanken. Diese Ketten von Gedanken, Ausdehnung von Wahrnehmung und Empfindung aufgrund von Anhaften, heißt Prapancha. Silun. Sie heißt sich erfreuen. Lun heißt an Denken. Sich erfreut an Denken. Jetzt ohne Unterscheidung kann man nicht leben. Aber wegen Unterscheidung lebt man mit Fesseln. Die Fesseln sind wegen Unterscheidung. Aber ohne Unterscheidung kann man nicht lesen, nicht leben. Dann, was lernt man durch die Übung von Metta als unbegrenzter Objekt? Die Unrealität von Unterscheidung in Totalität. Hier Totalität ist Metta, aber Metta ist ein Mittel für die Bodhisattvas zu erfahren, die wahre Totalität, von Leerheit. In der Leerheit ist nicht, sein, nicht nicht sein, nicht sein und nicht sein, nicht vier, alle vier Aussagen treffen nicht zu. Das heißt Chatu Koti Vinirmukta, frei von allen Aussagen. Die wahre Realität ist frei von den vier Aussagen. Deswegen ist nicht Prapancha. Die Unterscheidungen, ohne Unterscheidungen kann man nicht leben. Aber sobald man an Unterscheidungen anhaftet, die Fesseln entscheiden. Alle Fesseln erscheinen wegen Anhaftung an Unterscheidungen. Ist das klar? Wenn ich das verstehe, Sie sagen, Unterscheid, also Sie reden mit Unterscheidung und nicht unterscheiden, das gehört beiden zusammen. Also zu dem, es gibt nicht ohne Unterscheidung. Wenn man Metta übt, ja. Man übt nicht Unterscheidung, ja. Aber Unterscheidung kann man nicht vermeiden. Im täglichen Leben man unterscheidet. Ja. der einer, der böse ist, klein ist, groß ist, bleibt klein, bleibt bei groß, bleibt böse oder gut. Aber was passiert? Warum entstehen Fässer? Man haftet an Gut, will nicht das Schlecht. Nicht wahr? Man haftet an Gesundheit, will nicht krank werden. Man haftet an Jung, will nicht alt werden. Ist das nicht so? Deswegen, was entscheidet, was entsteht, Fesseln entstehen, indem die Wesen gefesselt sind. Sie sind gefesselt in Anhaftung an Unterscheidungen. Dann Metta, Übung von Metta hilft, diese Anhaftung an Unterscheidungen zu mindern. Und wenn man es mit Weisheit verbindet, dann beseitigen. Und deswegen ist es besondere Samadhi, indem es viel mehr als andere Samadhis mit dieser nicht unterscheidenden Weisheit verbunden ist. Der Weg von Bodhisattva betont nicht unterscheidende Weisheit. Nirvikalpa Jnana. Der Weg von Arahat betont mehr unterscheidende Weisheit. Obwohl es auch zu nicht unterscheidende Weisheit kommt, aber es betont unterscheidende Weisheit. Und diese Metta-Übung für die Bodhisattvas ist ein Mittel für nicht unterscheidende Weisheit. Warum? Weil Objekt, alle Wesen kann man nicht unterscheiden. Kann man nicht Ausnahme machen. Ich mag kleine Wesen, ich mag nicht große Wesen, das ist nicht Metta. Ich mag weibliche, ich mag nicht männliche, das ist nicht Metta. Also wenn man Metta übt, kann man nicht Ausnahme machen. Und wenn man so übt, auch wenn man zum Beispiel Fehler macht, eine Micke kommt, wenn man ihn mit Metta tötet, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn man mit Zorn, dann ist es sehr schlimm. Mit Metta, alle schlechte Taten werden leicht. Ohne Metta, schlechte Taten werden sehr, sehr schwer, weil man sich ärgert. Angst, au. Wenn man nicht Ausnahme macht, dann die Weisheit sich öffnet. Wenn man sich an Unterscheidung verlässt, dann schwere Karma kommt. Wenn man sich an Nicht-Unterscheidung verlässt, schwere Karma werden nicht kommen. Deswegen diese Metta-Übung ist besonders günstig für die Wesen. Wenn man Fehler macht mit Metta, ist nicht so schlimm. Aber wenn man Fehler macht mit Zorn, das ist sehr, sehr schlimm. Und mit Metta kann man nicht Fehler machen, weil keine Ausnahme ist zugelassen. Das werden wir lesen, was? Yekechipana Bhutati, was immer es an Wesen gibt. Pana, was heißt Pana? Pana heißt einer, der Prana hat, Bioenergie. Wer der Bioenergie hat, der lebt. Also was immer es an lebenden Wesen gibt, jetzt Tassa Avatavara, wie hat er übersetzt? Stark oder schwach? Nach dem Kommentar Tassa Vatavara. Tassa heißt diejenigen, die sich befürchten. Welche Wesen sich befürchten? Diejenigen, die nicht Erleuchtung erlebt haben, die sich befürchten. Tavara sind diejenigen, die feststehen. Er hat freilich übersetzt, nicht wörtlich. Wer steht fest? Jemand, der unmittelbar Nirvana unmittelbar Nirvana gesehen oder realisiert, der steht fest. Warum? Muss man wissen, sehr, sehr wichtig. Wenn man Nirvana realisiert hat, was sieht man? Was sieht man, wenn man Nirvana realisiert hat? Dass der Geist hat keine wahre Stütze. Wenn man sieht, dass der Geist hat keine wahre Stütze, dann die Ängste, Depressionen und so weiter, kann nicht bleiben. Und dann, was passiert? Man sieht alle diese Unterscheidungen, alle diese Welt, so wie ein Traum. Der Bodhisattva lernt von Anfang so, aber einer, der übt den Weg von Arahat, er geht nur nachdem er Sotapanna wird, dann sieht er sehr klar. Aber der Bodhisattva, er lernt von Anfang an, diese Welt ist wie ein Traum. Warum? Leerheit ist die einzige Realität. So kontempliert er. Dann, wenn man die Erfahrung von Leerheit hat, mindestens hat man verstanden intellektuell, oder wenn man unmittelbar Erfahrung von Nirvana hat, was passiert? Die Unterscheidungen werden nicht so real. Wenn die Unterscheidungen nicht real sind, Unterscheidungen sind unsere Welt, die Welt wird nicht so real. Die Welt ist wie Maya, Illusion. So wie zweiter Mond, so wie zehn Beispiele in Transzendentale Sutra, Gandharva Nagara, diese Stadt von Gandharvas, diese, wenn man dreht, Feuer, wie sagt man, diese Feuerrad, man denkt, dass da ein Rad ist, aber in der Tat kein Rad da, Feuerrad sagt man, das sind die Beispiele. Ja, siehst du Feuerrad? Wenn man sieht alle Unterscheidungen als nicht real, dann alle Unterscheidungen wie Feuerrad. Und das ist der Sinn. Was immer es an Wesen gibt, ob sie stark sind oder schwach, in dem Sinne, ob sie was realisiert haben oder noch nicht, die wahre Realität ändert sich damit nicht, ob man Buddha ist oder nicht Buddha ist oder Arahat ist. Die wahre Realität bleibt dieselbe. Nur bedingte Entstehung. Ob der Buddha lehrt oder nicht lehrt, nur bedingte Entstehung. Was bedingt entsteht, kann nicht keine feste Grundlage haben. Unmöglich. Wenn es keine feste Grundlage hat, es hat keine Grundlage. Nisita sa chalitam, anisita sa chalitam nati. Wenn der Geist hat Grundlage, er bewegt sich. Wenn er keine Grundlage hat, bewegt sich nicht. Wenn er sich nicht bewegt, chalite asati, pasadi. Wenn er sich nicht bewegt, was bedeutet pasadi? Entspannung und Klarheit. Pasadi asati, nati nahoti. Wenn er hat Entspannung und Klarheit, er hat keine Tendenzen. Wenn er keine Tendenzen hat, er hat nicht Ida, Huram und Maje, er hat nicht hier, nicht dort und auch nicht in der Mitte. Wenn man nicht an Unterscheidungen haftet, der Geist hat nicht hier, nicht dort und nicht in der Mitte. Bitte nachdenken. Das ist der Vorteil von Metta-Meditation. Damit man lebt, muss man unterscheiden. Aber wenn man übt, man kann sich nicht an Unterscheidungen verlassen. Also egal, ob die Wesen sind erleuchtet oder nicht erleuchtet, was immer ein Wesen es gibt, ob sie lang sind, so wie Krokodile, ob sie groß sind, so wie Elefanten, ob sie mittel sind, so wie wir sind, ob sie klein sind oder ganz winzig sind, alle sind eingeschlossen in Metta. Keine Ausnahme machen. Wenn man sich an Ausnahmen verlässt, ist kein Metta. Wenn man ohne Ausnahmen arbeitet, was passiert? Das große Herz sich öffnet. Deswegen wird betont, dass die Brahma-Viharas ist, besonders in Avatamsaka-Sutra, Brahma-Viharas ist Mittel für Bodhicitta. Die Wesen, die wir sehen und die Wesen, die wir nicht sehen, die Wesen, die wir nicht sehen, sind viel mehr als die Wesen, die wir sehen. Die Wesen, die wir nicht sehen, ist Billionen mal Billionen, nicht Billionen, Trillionen und noch mehr mal mehr als diejenigen, die wir sehen. Alle müssen eingeschlossen sein. Man kann nicht Ausnahmen machen. Deswegen alle Welten sind eingeschlossen. Die sind in der Nähe und die bleiben in der Nähe, die bleiben in der Ferne, die schon geboren sind und die im Prozess von Geburt sind, in Mutterleib, alle. Keine Ausnahme. Sabe, Sata, Bhavantu Sukhitata. Alle Wesen mögen sie glücklich sein. Also was wichtig ist, dieser Teil betont, solange man Unterscheidungen macht, man kann nicht in Samadhi von Metta eingehen. Also wenn Sie über eine Person meditieren, diese Person, dann symbolisiert für Sie alle Wesen. Es ist nur Mittel zu verstehen. Indem man auf einen Person den Geist leicht stabilisiert, deswegen benutzt man einen Person. Aber es wird nur nützlich, wenn man versteht, dass dieses Gefühl bezieht sich auf alle Wesen, ohne Ausnahme. Jetzt diese Vers 6 erklärt, dass wenn man Metta übt, Metta ist aktive Einstellung, nicht nur passiv. Metta soll man üben auch mit normalen Geist, auch in Samadhi. Nur dann werden diese 11 Vorteile, von denen wir gesprochen haben, sie kommen zustande. Und Metta, wir haben schon gesagt, wenn wir von den Tugenden gesprochen haben, die wichtigste Tugend für Metta ist was? Aufrecht sein. Das ist zweimal wiederholt, ne? Auch gerade. Gerade. Also, wenn man Metta übt, was passiert? Man lässt nicht zu, dass man selbst und die anderen nicht gerade werden. Naparo param nikubet, niemand darf einen anderen betrügen. Wie hat er übersetzt? Niemand betrüge oder verachte einen anderen. Naparo param nikubete. Nikubete heißt verachten. Na atimanyeta, wir haben schon gelernt, atimana. Früher, was heißt atimana? Mana, wir haben gesagt, gibt es 7 Sorten von Mana. Atimana, Hinamana, Samamana. Er hat übersetzt verachte, aber Bedeutung ist, niemand soll anderen betrügen und niemand soll sich höher als die anderen machen. Warum? Wir haben gelernt, alle diese Tugenden, man soll die, obwohl man unterscheidet, man darf nie an Unterscheidungen anhaften. Nicht wahr? Wenn man, warum wird man stolz und denkt sich, etwas Besseres als die anderen, weil er haftet an Unterscheidungen, nicht wahr? Hm? Jetzt in den Theravada-Ländern, wir haben immer rezitiert diese Metta Anusamsa von Jatakas. Da ist die Bedeutung von Metta, wird erklärt als nicht betrügen. Metta heißt nicht betrügen. Wenn man liebt, man kann nicht betrügen. Man kann nur betrügen, wenn man nicht liebt. Ist das klar? Deswegen, wir haben immer gesagt, Bahuta Pako Bhavati Vipa Vutto Sakaghara Bahunam Upajivanti Yomitanam Nadubati. Einer, der nicht betrügt seine Freunde. Und wer ist unser Freund? Alle Wesen, klein, groß, sichtbar, unsichtbar, in der Ferne. Alle Wesen sind Freunde. Yomitanam Nadubati. Wer nicht betrügt seine Freunde? Bahuta Bhako Bhavati. Er ist viel. Wo immer er sich befindet, er werden ihm viel, viel zu essen geben. So wie ich jetzt unsere liebe Bikuni bringt mir immer Säfte und noch Feigen und Aprikosen und was noch? Datteln. Und noch Kekse. Bahuta Bako Bhavati. Er wird immer gut ernährt. Bahuta Bako Bhavati. Vipa Vuto Sakagara. Wenn er fern von seinem Hause ist, er wird gut essen. Wenn er nicht Freunde betrügt. Bahuta Bako Bhavati. Vipa Vuto Sakagara. Bahunam Upajivati. Viele Leute werden abhängig von ihm. Ja? Wenn er nicht die Freunde, die Wesen betrügt. Yam yam janapadam yati nigame rajadhaniyo sabata pujito hoti yomittanam nadubati. Wenn man nicht betrügt seine Freunde, alle Wesen, wo immer er sich befindet, ob in Hauptstadt oder in kleinen Stadt oder in seinem Land oder in anderen Ländern, in Ausland, überall Pujito Hot, überall er wird verehrt, wenn er nicht die Freunde betrügt. Sakatwa Sakato Hoti, er grüßt mit Verbeugung alle und deswegen wird er auch mit Verbeugung begrüßt. Er zeigt Höflichkeit zu den anderen, dann überall wird er mit Höflichkeit und so weiter. Und dann Gavo Tassa Pajayanti, die Kuhen für ihn werden viele, viele Kalbe zur Welt bringen. In Indien, die Kuh war die Reichtum damals, zur Zeit von Buddha. Und dann die Kuh werden für ihn viele, viele Kalbe zu, und zwischen den Verwandten, er wird am meisten, er wird der Beste von seinen Clan. Wann? Wenn er nicht seine Freunde betrügt, also die alle Leben, Wesen und so weiter. Also hier Sinn von Metta ist nicht betrügen alle Wesen und nicht sich sondern von allen Wesen. Nicht, das ist der Sinn. Jemand, der Metta übt, er betrügt keine Wesen und ein sondert sich, er denkt nicht, dass er etwas Besseres ist. Das ist die Bedeutung. Und indem er nicht betrügt alle Wesen, indem er nicht sich sondert von den Wesen, dann was passiert? Byaro sana patigasanya nanya manyasa dukam icheya. Dann er übt wie, dass er nie diese Gedanke von Zorn und von Resistenz in sich aufstehen lässt und er wünscht sich, dass niemand dem anderen was Leiden verursachen möchte. Das ist die Bedeutung. Okay? Und jetzt diese sehr berühmte Vers, berühmteste von allen, deswegen Metta soll man als Liebe übersetzen. Mata yatha niyam putam ayusa ekaputam anurakhe evam pisababhute sumana sambhavai aparimana. Genauso wie eine Mutter schützt seinen eigenen Sohn, einzigen eigenen Sohn, so soll er den Geist ohne Grenzen zu allen Wesen entfalten. Ja? Okay? Verstanden? Indem man übt ohne Ausnahme, dann man sieht alle Wesen so wie eine Ganzheit. Das ist die Bedeutung. Das bezieht sich zu den Versen, die vorher sind, indem er sich wünscht, aktive Einstellung zu Metta hat, mögen die Wesen sich nicht, er sieht die Wesen, er sondert sich nicht von den anderen Wesen, er sieht die Wesen so wie sich selbst. Deswegen, er entfaltet zu allen Wesen eine Einstellung, so wie eine Mutter zu einzigen Sohn, das sie hat. Das ist dann die Folge von dieser Einstellung. Er nie betrügt und nie sondert sich von den Wesen. Dann, er sieht alle Wesen, wie eine Mutter sieht einzigen Sohn. Was heißt das? Aktive Einstellung, schützen. Wenn man Metta ist, man schützt die Wesen. Indem man die Wesen schützt, man schützt sich selbst. Durch Schützen von den Wesen, man bleibt geschützt. Das ist die Bedeutung. Metancha sabalokasmin manasam bhavaye aparimana. Also mit solcher Einstellung, dass alle Wesen, ich sondere mich nicht von den Wesen, ich betrüge niemanden, indem ich betrachte alle Wesen als mich selbst. Mit solcher Einstellung dann, er entfaltet, so durchstrahlt alle Wesen in alle Welten, ob nach oben, nach unten oder quer, indem er schützt seine seine Einstellung von Averam Asapatam, kein Feind. Wir haben gesagt, wir üben Metta, erste Entschluss ist, mögen alle Wesen keinen Feind haben. Das ist, kommt von hier. Also er sieht keine Feindschaft in allen Richtungen. Es gibt nirgendwo irgendwelche Feinde. Indem er alle Richtungen durch Metta strahlt und indem er keinen Feind sieht, wie wir geübt haben, dann er hat keinen Hass, er steht da auch. Indem er keinen Feind nirgendwo sieht, in allen Richtungen, er ist von Hass frei. Wenn man jemanden, wenn man zornig ist oder Hass hat, was heißt das? Man hat kein Metta. Man sieht, wenn man hasst jemanden, man sieht jemanden als Feind. Wenn man jemanden als Feind sieht, in diesem Moment kann er nicht Metta haben. Und solche Einstellung, wenn er sich durch Metta befreien möchte, wenn er diese Samadhi von Metta vertiefen möchte, er diese Einstellung muss Kontinuität haben. Meditation kann man nur erfolgreich, in Meditation kann man nur erfolgreich sein, wenn man kontinuell übt. Und kontinuell in Buddhismus heißt in vier Körperstellungen. Was sind vier Körperstellungen? Sitzen, stehen, gehen und liegen. In diesen vier Stellungen, wenn man übt Meditation, man wird erfolgreich. Das ist Kontinuität im Buddhismus. Ohne Kontinuität unmöglich in Meditation erfolgreich zu sein. Die Voraussetzung für Meditation ist Satata Sakaccha. Was heißt Satata Sakaccha? Mit Kontinuität, ohne Unterbrechung und mit großen Verehrung mit Glaube. Wenn man ohne Glaube übt, Tajetalun, wie Nagarjuna sagt im Kommentar von Transzendentale Weisheit, wenn man ohne Glaube übt, man übt den Buddhismus, man kommt zu dem Berg voll Juwelen ohne Hände. Er kann nichts nehmen. So, Satata Sakaccha. Man muss mit Glaube üben und ununterbrochen. Dann, was passiert, wenn man solche Achtsamkeit übt, dann man hier, jetzt, ist schon in der Welt von Göttern, von den hohen Göttern, von Brahmas. In Buddhismus, die niedrigere Götter heißen Deva. Die höhere Götter heißen Brahma. Die niedrigere Götter noch haben was? Sex. Die Brahmas haben kein Sex. Die sind natürliche Brahmachari. Die entstehen durch Geist. Und deswegen sind sie höhere Götter. Diese Devas, das sind so wie die griechische Götter. Die haben noch Eifersucht. Also wenn man übt solche Achtsamkeit in diesem Sinne, wie wir erklärt haben, er macht keine Ausnahmen, er betrügt nicht, er sondert sich nicht von den Wesen, er sieht alle Wesen so wie nicht getrennt von sich selbst. Er unterscheidet nicht sich selbst und alle Wesen. Dann schützt er alle Wesen, er hat aktive Einstellung, er schützt alle Wesen, so wie Mutter eigenen einzigen Sohn mit eigenem Leib. Wenn er solchen Geist entfaltet gegenüber allen Wesen, ohne Ausnahme, dann lebt er schon jetzt hier im Zustand von den hohen Göttern. Der Buddha hat immer erklärt, Metta als der schnellste und sicherste Weg nach oben zu gehen. Wenn man nicht das Höchste erreichen kann, dann mindestens Frau Panda, in manchen Bereichen sagt man, es ist nicht sinnvoll oder es ist nicht gut für Praxis, wenn man nach oben geht. In manchen Umständen ja. Für den Bodhisattva ist besser, in der menschlichen Welt zu üben. Ja. Weil oben zu viel Freude und man kann durch Freude auch dumm werden. Aber trotzdem, wenn man noch nicht feste Bleibe hat, dann besser. Wenn man Samadhi bemeistert hat, dann ist man ziemlich sicher, dass man nicht in unteren Zuständen fällt. Weil bevor man stirbt, alle sagen, es nach groß viele, viele Schmerzen kommt der Ruhezustand. Dann verlässt diese Bhavanga den Körper. Und in diesem Ruhezustand, wenn man hat Samadhi, ist es sehr leicht hineinzutreten. Aber viele Menschen haben Angst. Diejenigen, die von dort zurückgekommen sind, die alle berichten, dass es Ruhe gibt und Licht. Na gut, dann wir machen diesen Teil. Wir sind schon dann jetzt machen wir eine Pause und dann erkläre ich praktische Methode, die auf diese Sutra basiert ist. Einfach. Und dann rezitieren wir oder meditieren wir, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Und wir machen keine Pause, 10 Minuten. Und ich erkläre, dann bitte morgen, ab morgen üben Sie diese, verbinden Sie Meditation über eine Person und diese Strahlung in alle Richtungen. Ja. Jetzt werde ich erklären. So, jetzt reden wir über die praktische Methode. Die praktische Methode ist, wenn man Metta übt, wird erklärt in den Schriften, so wie wenn man Feuer anzündet. Erst benutzt man ein paar trockene kleine Äste, nicht wahr? Und dann gibt man größere Holzstücke, größere bis große Bäume, nicht wahr? Und Feuer wird immer größer. Genauso übt man Metta. Man fängt an, dass man in diesem Raum alle Wesen, die sich befinden, mögen sie ohne Feindschaft. Also mit Verständnis, dass der Geist ist unbegrenzt. Er macht selbst die Grenzen. Jetzt, sie entscheiden in diesem Raum. Alle Wesen, die sich da befinden, mögen sie ohne Feindschaft sein, mögen sie ohne Hass sein, mögen sie ohne Hindernisse sein, mögen sie glücklich sein. Nächste, in diesem Amitayu-Zentrum, alle Wesen, die sich befinden, auch auch kleine Würmer, auch Moskitos, alle Wesen, mögen sie ohne Feindschaft sein, mögen sie ohne Hass, ohne Hindernisse, ohne Hindernisse glücklich sein. Dann, wir befinden uns in Erzgebirge, oder in Schönfeld. Schönfeld, alle Wesen in Schönfeld, wieder vier Wünsche. Alle Wesen in Erzgebirge, vergessen Sie auch nicht die tschechische Seite. Mägeln Sie. Dann vergrößern Sie das, mögen Sie alle ohne Feindschaft sein, und so weiter. Dann alle Wesen in Deutschland, mögen Sie, denken Sie, dieser Geist entfalte ich auf Deutschland, oder hier ist Sachsen, ne? Oder? Dann Sachsen, dann Deutschland. Dann diese kleine Europa, dann diese kleine Welt, und dann man entfaltet in 10 Richtungen an alle Wesen. Und alle Wesen werden klassifiziert als 5 Sorten von Wesen ohne Unterscheidungen und 7 Sorten von Wesen mit Unterscheidungen. Also damit man versteht, Nicht-Unterscheidung und Unterscheidung sind zusammen. Und Sie können sich das aufschreiben. Sie fangen an in 10 Richtungen, Sie fangen an mit Ost. Ost nach der Vorstellung von Mandala, wenn Sie Augen, Sie brauchen nicht Kompass, wenn Sie die Augen schließen, vorne ist Ost. Warum? Weil die Sonne von Weisheit erscheint. Wow. Vor uns. Also Ost ist vor uns. Also alle jetzt 5 Objekte, allgemeine Objekte, alle Wesen, Sabbe Sata. Sabbe Sata, Sabbe Pana, alle diejenigen, die Prana haben, die Bioenergie haben. Sabbe Sata, Sabbe Pana, Sabbe Bhuta, alle, die entstanden sind. Alle Wesen sind entstanden. sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe pugala, alle die Individualität haben, kein einziges Wesen ohne Individualität, deswegen muss man die Wesen respektieren. Diese nicht mal zwei Katzen sind gleich, nicht mal zwei Mäuse sind gleich, immer gibt es Unterschiede. Nach der buddhistischen Lehre, diese Unterschiede sind durch Karma erzeugt. Unterschiede sind unmessbar. Deswegen alle Wesen haben Individuen, muss man respektieren. Und am Ende sabbe atta bhava paryapana. Alle diejenigen, die haben atta bhava. Die haben im Buddhismus, wir glauben nicht an Selbst. Selbst heißt atta. Dann atta bhava ist Phänomen, das heißt Selbst. Phänomen, das heißt Selbst, ist fünf Aggregate von Existenz. Alle Wesen, die fünf Aggregate von Existenz haben, oder vier Aggregate von, die Aggregate von Existenz haben, weil oben in Arupa gibt es keinen Körper, dann nur vier Aggregate. Dann wir können übersetzen, alle die Aggregate haben. Also das ist ohne Unterscheidung. Alle Wesen sind Wesen, indem sie noch in Samsara sind. Wesen wird erklärt als ein Dasein, das noch anhaftet. Deswegen Wesen. Buddha Gosha in Visuddhimagga erklärt durch den Wunsch Satch, Satjati iti Satta. Indem wir anhaften, wir sind Wesen. Der Buddha nicht anhaftet, er ist kein Wesen in diesem Sinne. Deswegen auf Chinesisch schreibt man Buddha wie Ren Fei. Kein Wesen. Buddha ist kein Wesen, er hat keine Anhaftung. Alle, die Anhaftung haben, sind Wesen. So alle Wesen, alle die Bioenergie haben, alle die entstanden sind, alle die Individualität haben und alle die Aggregate haben, mögen sie in östlicher Richtung, mögen sie ohne Feindschaft, dann zum Vergessen, vier. Ohne Feindschaft, ohne Hass, ohne Hindernisse und glücklich. Vier. Dann jetzt mit Unterscheidung. Sabba itio sabbe purisa. Alle weibliche und alle männliche. Erste Unterscheidung. Zwischen den Wesen gibt es, das sind die wichtigsten Unterscheidungen. Weibliche und männliche. Was heißt das? Obwohl ich sehe weiblich, ich weiß weiblich, ich anhafte nicht. Ich weiß männlich, ich hafte nicht an. Das ist dann Metta. So alle weiblichen, die kommen erst, sabba itio, sabbe purisa. Warum weiblichen kommen erst? Weil Entstehung kommt von weit. Alle weiblichen, alle männlichen, sabba itio, sabbe purisa, sabbe aria, sabbe anaria, alle die edlen sind und alle die nicht edlen sind. Die edlen sind diejenigen, die unmittelbar Objekt von Befreiung realisiert haben. Die heißen Edlen. Und die Nicht-Edlen, die nicht Objekt von Befreiung realisiert haben, heißen wie? Putujana. Fangfu. Was bedeutet Putujana? Fangfu auf Vietnamesisch, wie sagt man? Fangfu. Fangfu. Oh, gleich. Ja, gleich. Fangfu heißt jeder, der getrennt sind. Fangfu hat zwei Bedeutungen in Pali. Putujana. Putu heißt breit. Jemand, der nicht Objekt von Befreiung unmittelbar realisiert hat, er hat breite Begierde, breite Hass, breite Verblendung. Deswegen breit. Und auch Putu heißt getrennt, indem er nicht Objekt der Befreiung realisiert hat. Er denkt, dass er getrennt ist von dem Ganzen. Das ist die Bedeutung von Fanfu. Breit und getrennt. Breit die Befleckungen des Geistes und getrennt von den anderen. Man denkt, dass er etwas Wirkliches ist. Ich bin Tung Chung. Also die Arias und Nicht-Arias, das ist zweite und dann dritte wichtigste Unterscheidung zwischen den Wesen. Sabbe Deva, alle die göttlichen Wesen, alle Götter. Sabbe Manusa, alle Menschen. In Indien Mensch heißt Manusa. Warum? Manushya. Manushya bedeutet, wir gehören zu Manu. Im Westen, die Menschen glauben, sie gehören zu Adam. Adam war der erste Mensch. In Indien, der erste Mensch war Manu. Deswegen, wir heißen Manushya. Wir gehören zu Manu. Wir sind Nachkommen von Manu. In westlichen Religionen, wir sind Nachkommen von Adam. Dann Sabbe Deva, Sabbe Manusa, Sabbe Vinipatika, alle diejenigen, die sich in den niedrigeren wörtlich, die gefallen sind. Wer ist gefallen? Diejenigen, die nicht, auch wenn sie sich sehr bemühen, sie kennen nicht Jhana oder Nirvana erreichen. Oder eben. Warum? Weil sie sind niedergefallen. Wer ist niedergefallen? Hungrige Geister, die Tiere und die Wesen in den Hellen, die Denizens of Hell. Wie sagt man? Die hellen Wesen. Also die sind die Gefallenen. Also drei Unterscheidungen und fünf ohne Unterscheidungen enthalten alle Unterscheidungen, die hier gelehrt werden. Das heißt, man darf nie Unterscheidung machen. Und man soll betrachten Unterscheidung als Nicht-Unterscheidung, gleich. Jetzt ist schon 20 vor 9, dann wir wiederholen das. Ich sehe, ihr seid ein bisschen müde und erinnert euch nicht. Morgen nehmen Sie einen Stift oder etwas zum Schreiben und Sie können sich das aufschreiben auf Bali und auf Deutsch. Hm? Okay? Dann jetzt meditieren wir wieder mit Einatmen und Ausatmen. Durchdringen wir die 10 Richtungen mit. Atmen wir ein das Leiden von allen Wesen als schwarze Wolke und mit Ausatmen wir durchdringen alle Richtungen mit Metta. Und das alles geschieht in einem Geist, das ohne Grenzen ist, das nicht weiß ist, nicht schwarz ist, nicht gut ist, nicht schlecht ist, nicht ist, auch nicht nicht ist. Hm? So, jetzt rezitieren wir Dharani von großem Mitgefühl und Herzsutra. Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarva Bhayeshu Tranakaraya, Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokiteshva, Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avartaishyam, Sarva Artha Sadhanam Shubham Ajeyam, Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam, Om Tat Yatha Aloke Aloke Loka Mati Atikrante, He He Hare Maha Bodhisattva, Smara Smara Hridaya, Kuru Kuru Karma, Sadhaya Sadhaya, Dhuru Dhuru Vijayante, Maha Vijayante, Dhara Dhara Dharendreshwara, Chala Mala Vimala Amala Mukti, Ehi Ehi Lokeshwara, Raga Visham Vinasha, Dvesha Visham Vinasha, Moha Chala Visham Vinasha, Hulu Hulu Mala, Hulu Hulu Mala, Bulu Bare Padma Nabha, Sara Sara, Siri Siri, Suru Suru, Bodhya Bodhya, Bodhaya Bodhaya, Maitreya Nila Kanta Darshana Praradaya, Swaha Mahasiddhaya, Swaha Siddha Yogeshwaraya, Swaha Padma Swaha Nilakantaya, Swaha Padmahastaya, Swaha Chakrayuktaya, Swaha Shankha Shuddhane Bodhanaya, Swaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya, Swaha Vyagra Charma Nivasanaya, Swaha Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshwaraya, Om Sidyantu Mantra Padaya, Swaha. Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambhirayam Pragya Paramitacharyam Charamanu Vyavalokayatisma Panchaskandastamsha Svabhavashunyan Pashatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Iva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyataya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Evam Eva Vedana Samya Samskara Vigyanam Iha Shariputra Sarva Dharma Shunyata Lakshana Anutpana Anirudha Amala Avimala Anuna Aparipurna Tasma Chariputra Shunyataya Narupam Navedana Nasamya Nasamskara Navijanam Nachakshu Shotragana Jihva Kaya Manamsi Narupa Shabda Gandarasa Sparshtavya Dharma Na Chakshu Vigyana Dhatu Yavan Na Mano Vigyana Dhatu Na Avidya Na Avidya Akshayo Yavan Na Jara Maranam Na Jara Marana Akshayo Na Dukha Samudaya Nirodha Margah Na Gyanam Na Praptir Na Aprapti Tasmat Chariputra Praptitva Bodhisattvasya Pragya Paramita Mashritya Viharati Achita avarana, chita avarana nastitva. Atrasto, viparyasa atikranto nishta, nirvana praptaha. Triadva vyavastita, sarva sambuddha, pragya paramita mashritya anutara. Samyak sambodhim, abhisambuddha. Tasmad gyatavyam, pragya paramita mahamantro, mahavidya mantro, anutara mantro. Sama asama mantraha sarva dukha prashamana satyam amityatvat pragya paramitaya ukto mantraha tatyatha gate gate paragate parasam gate bodhisvaha. Jetzt auf Deutsch. Was heißt ja ganz am Schluss? Pragya paramita. Das ist Herzsutra. Iti heißt so. Iti Pragya Paramita Hridayam Samaptam. So endet diese Sutra. Samaptam heißt endet. Avalokiteshvara Bodhisattva in dies Weisheit versenkt, erkannte, dass die fünf Skandas leer sind und verwandelte damit alles Leid und allen Schmerz. Shariputra, Form ist nichts anderes als Leere und Leere ist nichts anderes als Form. Form ist identisch mit Leere und Leere ist identisch mit Form. Und so ist es auch mit Empfindung, Wahrnehmung, geistiger Formkraft und Bewusstsein. Shariputra, alle Dinge sind in Wahrheit leer. Nichts entsteht und nichts vergeht. Nichts ist unrein, nichts ist rein. Nichts vermehrt sich und nichts verringert sich. Es gibt in der Leere keine Form, keine Empfindung, Wahrnehmung, geistige Formkraft und kein Bewusstsein. Keine Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper oder Geist. Es gibt nichts zu sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder denken. Keine Unwissenheit und kein Ende der Unwissenheit. Kein Altern und keinen Tod, noch deren Aufhebung. Kein Leiden und keine Ursache des Leidens. Kein Auslöschen und keinen Weg der Erlösung. Keine Erkenntnis und auch kein Erreichen. Weil es nichts zu erreichen gibt, leben Bodhisattvas Pragya Paramita und ihr Geist ist unbeschwert und frei von Angst. Befreit von allen Verwirrungen, allen Träumen und Vorstellungen, verwirklichen sie vollständiges Nirvana. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben Pragya Paramita und erreichen damit die höchste Erleuchtung. Erkenne deshalb, dass Pragya Paramita das große Mantra ist, das strahlende Mantra, das unübertroffene Mantra, das höchste Mantra, das alle Leiden stillt. Dies ist die Wahrheit ohne Fehl. Deshalb spricht das Pragya Paramita Mantra Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Swaha. So, jetzt übergeben wir Verdienst für heutige Bemühung für Wohl von allen Wesen. Erst auf Vietnamesisch. Công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu loka sasana. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu desana. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu tumamparan. Sabi tiyo vivajantu, sabarogo vinasatu, mate bhavattu antarayo, sukhi dighayuko bhava, bhavatu sabba mangala, rakhantu sabba devata, sabba buddha anubhaven, sabba dhamma anubhaven, sabba sangha anubhaven, sada, suti, bhavantu te devo vasatu kalen, sasa sampati hotucha, pito bhavatu lokocha, raja bhavatu dhammiko.